Philippus sagt, was mit Christus geschehen. Von ihm aus musst du die Schrift verstehen. Er ist's, der dir den Weg freigibt. Den Weg zum Vater, der dich liebt. Er ist dein Herr. Kannst du dies fassen? Dann kannst du dich gleich taufen lassen.